Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen Film über diese Gräueltaten zu sehen, ist das eine. Das hat Sie wie auch mich, glaube ich, noch tief beeindruckt hinterlassen. Ich bin tatsächlich immer noch dabei, das Ganze, was ich gesehen habe, auch noch für mich zu sortieren. Was ganz anderes ist es auch noch, das von Menschen zu hören, ja, die leider Teil des Ganzen waren, die dann auch noch den Mut haben, hierüber nicht nur zu schreiben, sondern auch zu lesen. Deswegen sage ich beiden schon im Vorfeld schon mal mein ganz herzliches Danke, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Tja, das war der Übergang. Wir freuen uns. Nein, wir erwarten nun mit Spannung das, was du uns erzählen möchtest.